Meine Damen und Herren, der siebte Tag in der Woche, der wohlbekannte Sonntag, ist ein klassischer Sondertag, eine Zeitoase. Seit wann dieser beschützenswerte Ruhetag existiert und wozu er heute in erster Linie dient, darüber spricht Christian Scholz in dem nun folgenden Essay. Es ist Sonntag. Jeder weiß, was das bedeutet. Leere Straßen, geschlossene Kaufhäuser, Glockenschläge schon vor 10 Uhr, Sonderfahrpläne bei Bus und Bahn, Verkehrsampeln auf Gelb geschaltet und ab Punkt 12 Uhr der internationale Frühschoppen im Ersten. Und das schon seit Jahrzehnten. Um die Mittagszeit ziehen dann Braten, Duft und feiner Geruch von Rotkohl über Hausflure und durch Treppenhäuser. Ab 14 Uhr erfüllt gähnende Leere die Innenstadt und Außenquartiere. Spaziert man nach dem Mittagessen an Wohn- und Geschäftshäusern vorbei, kann einem die Stille auf den Magen schlagen. Kein Wunder, der Wirtschaftsorganismus mitsamt Börsenapparat und Universität ruht, nur in wenigen Industriezweigen wird gearbeitet, teils mit gedrosselter Energie. So etwas wie Betriebsamkeit ist einzig in Restaurants und Bierlokalen auszumachen, in den städtischen Krankenhäusern, im Botanischen Garten und im Zoo, auf den Friedhöfen, besonders am Toten Sonntag, und natürlich in Museen, Fußballstadien, bei der Flugsicherung, in den Kontrollräumen von Polizei, Feuerwehr und Werksanlagen, sowie in der Konditorei nebenan. Aber es gibt noch einen Ort, wo am Ende der Woche tüchtig was los ist. Gemeint sind Autobahnen und Landstraßen. Hier heißt es zu dieser Zeit: volle Fahrt voraus. Autofahrer auf ihrer Sonntagsfahrt beobachtend, gewinnt man den Eindruck, alle große Bewegung ist der Stadt und ihren Produktionszentren entzogen. Nun veräußert sich die während der Woche in Schwung gebrachte menschliche Motorik auf privater Ebene und in den Zwischenzonen. Ohne sich im Fahrverhalten von dicken Brummern über 7,5 Tonnen stören zu lassen, werden Freundin, Freund, Tanten, Neffen, eine geschätzte Großmutter oder ein Verurteilter im Gefängnis besucht, ein Mitglied der Gesellschaft, das man schon lange wieder einmal sprechen wollte. Auf den gut ausgebauten und asphaltierten Straßen muss das nicht zum Stau führen, aber kann. Besonders zum Ferienbeginn oder Ferienende und an Sonntagen, die zudem religiöse Feiertage sind, Ostern, Pfingsten, vergrößert sich die Chance, in endlosen Autokolonnen stecken zu bleiben. Dann dauert es nicht lange, bis es zum ersten Auffahrunfall kommt und das Horn eines Polizeiwagens durch die Sonntagsstille jault. Die Ordnungshüter wachen über die Ordnung alle Tage, natürlich auch sonntags, helfen bei Schwierigkeiten in echten und ernsten Notfällen. Den Sonntag hat es nicht immer gegeben. Der Blick in die Tiefe der Zeit macht deutlich, dass der Homo sapiens sapiens vor 30.000 Jahren seiner Nahrungssuche an jedem Wochentag nachging. Zwar wurden schon damals auf den besiedelten afrikanischen, europäischen und asiatischen Kontinenten kollektiv Feste gefeiert, doch primäres Motiv im frühgeschichtlichen Jahreskalender war die Sicherung von genügend Nahrung, also die Reproduktion der Arbeitskraft als Jäger und Sammler. War diese Leistung gesichert, war ein Mehrwert in Form von überschüssiger Nahrung angelegt, konnten kultische Handlungen ausgeübt oder göttliche Instanzen gepriesen werden. Zum Zeitpunkt, da sich Gesellschaftsformationen in Mesopotamien herausbildeten und sich dank wirtschaftlichem Surplus festigten, begegnen wir einem neuen Bild. Regelmäßig wurden von politischen oder religiösen Herrschern Geburtstage, Hochzeiten, Siege im Krieg mit Feierlichkeiten gewürdigt, wurden Hirtenfeste toleriert oder Opfertempel eingeweiht sowie Beerdigungen ausgiebig in Szene gesetzt. Feiertage als ein von der sonstigen Arbeitszeit abgelöstes Kontinuum begegnen wir beim Volk der Hethiter, bei den Babyloniern und Ägyptern, wobei dienende Sklaven und Sklavinnen ihre Arbeit nicht einfach ablegen konnten, sondern nur bestimmte Gesellschaftsmitglieder, zum Beispiel Amtsträger aus der höheren Verwaltung. Dieses Gesetz gilt auch für das aufblühende Griechenland, für das Land großer feierlicher Wettkämpfe, für die Heimat der olympischen Idee. als im 8. Jahrhundert vor Christus, im Jahre 776, die ersten Olympischen Spiele abgehalten wurden, hatten nur Freie und Unbescholtene Zutritt, um 1 bis 3 Tage um den Sieg zu kämpfen. Jenes sportliche Ereignis war noch ganz ein exklusives Ereignis. Ein anderes Beispiel aus der Zeit der Römischen Republik. Wurde am Tiber ein neuer Konsul gewählt, gab es gleich nach Amtsantritt ihm zu Ehren die Feriae Latinae. Über Teilnahme oder Nichtteilnahme am politischen Fest konnten die römischen Beamten nicht frei wählen. Nein, sie mussten dort erscheinen. Aber einmal unabhängig von diesen Beispielen und Sonderregelungen, von wirklicher Arbeitsruhe zu einem bestimmten Augenblick, von einer großen, kollektiven, gemeinsamen Andacht im mächtigen römischen Imperium und bei allen Sklaven, Landarbeitern und Kriegern konnte nicht die Rede sein. Diese Gewohnheit wurde von anderen Entwicklungen ausgelöst. Die Entfaltung der sonntäglichen Mußestunden geht zurück auf die Zeit nach Christus, also auf eine Epoche, in der die christliche Gemeinde ihrem Herrn gedachte. Neues Testament, Evangelium nach Johannes, Abschnitt 20, Vers 3 bis 7. Zitat: Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und machten sich auf den Weg zur Gruft. Die beiden liefen aber miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst an die Gruft. Und wie er sich hineinbeugt, sieht er die leinenen Binden daliegen. Doch ging er nicht hinein. Nun kam auch Simon Petrus, der ihm folgte, und ging in die Gruft hinein. Und er sieht die Binden daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupte gewesen war, nicht bei den Binden liegen, sondern an einem Ort für sich zusammengewickelt. Der Auferstehungstag Jesu Christi wurde zum Herrentag, zum Sonntag. Hierin lag der Grund, sich zu versammeln und sich des Motivs zu erinnern. Vom Sabbat der jüdischen Glaubensanhänger war der Tag von Anbeginn getrennt. Hier wurde nicht einfach etwas nachgeholt oder kopiert, wie später vielfach geäußert. Vor allem war der Sonntag noch nicht Ruhetag als soziale Errungenschaft. Die Aufmerksamkeit war also noch nicht auf irdische Belange ausgerichtet. Kleiner Exkurs: Der von den Christen gefeierte Gedenktag lag auf dem 2. Wochentag der spätantiken Planetenwoche. Dieser war dem Sonnengott geweiht. Im Deutschen und Englischen ist sprachlich der Verweis erhalten geblieben. Siehe Sonntag, siehe Sunday. Die romanischen Sprachen beziehen sich dagegen bereits auf den christlichen Herrentag. Im Französischen finden wir das Wort Dimanche, im Italienischen das Wort Domenica. Beides Ableitungen von lateinisch Dominica, dies, also Tag des Herrn. Erst im 4. Jahrhundert nach Christus wurde dann der Sonntag erstmals als Ruhetag ausgerufen. Diese Leistung vollbrachte nicht ein kirchlicher, sondern ein politischer Würdenträger, nämlich Konstantin I., wenige Jahre vor seiner Alleinherrschaft über das römische Imperium. Konstantin I. machte 321 nach Christus den Sonntag zum Ruhetag, zur möglichst arbeitsfreien Zeitenklave. Verboten wurden gerichtliche Verhandlungen und gewerbliche Tätigkeiten. Untersagt wurden militärische Übungen. Sklaven sollten die körperliche Arbeit ruhen lassen und lieber den christlichen Gottesdienst besuchen. Ein Gebot, das später die politisch erstärkten Germanen aufnahmen. Sie weiteten Konstantins Regelung auch auf die Gruppe der Freien aus. Im Mittelalter drohte man schließlich mit Höllenstrafen demjenigen, der sich nicht an sonntägliche Frömmigkeit hielt. Sogenannte Himmelsbriefe verkündeten Art und Umfang der anstehenden Qualen. Wer der heiligen Messe fernblieb, sündigte also. Bei den Karolingern durfte man noch nicht einmal eine kleine Reise unternehmen am heiligen Sonntag. So ist es zumindest überliefert. Aber kein Zweifel, die Arbeitsverbote und Ruhegebote wurden ständig von der gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgehöhlt oder unterlaufen. Erst recht mit Anbeginn der Neuzeit. Wäre es anders gewesen, hätten alle, also auch wohlhabende Landeigner, reiche Handwerksmeister, Manufakturbesitzer, Ehrfurcht geübt vor dem christlichen Sonntag, so wären die sozialen Kämpfe des 18. und 19. Jahrhunderts nicht nötig gewesen. Weil aber Sonntagsarbeit und ein 15-Stunden-Tag oder Kinderbeschäftigung in Bergwerken, in Ziegeleien, in Tuch- und Glasmanufakturen oder bei der Heimarbeit gang und gäbe war, musste die Sonntagsruhe auf neuer Ebene tatkräftig durchgesetzt werden. In erster Linie zum Schutz der menschlichen Arbeitskraft, ihres Wertes in Industrie, Gewerbe und Handel. 1839 wurde in Deutschland Sonntagsarbeit für Kinder verboten. 1891, nach dem Sturz Bismarcks, wurde explizit ein Feiertagsschutz eingeführt. Der Paragraph 105b der Sozialgesetzgebung bezog sich auf Bergwerke, Werften, Fabriken, Ziegeleien. Ein zweiter Passus definierte den Feiertagsschutz gleichermaßen für das Handels- und Speditionsgewerbe sowie für die Apotheker. Ausnahmemöglichkeiten hat es immer gegeben und nicht zu wenige. Selbst nach 1919, nach der Konstituierung einer parlamentarisch-demokratischen Republik, also nach weiteren neuen Schutzparagraphen. Doch es waren jeweils bloße Texte. Sie konnten dem Arbeitnehmer nicht direkt helfen. Seine Notlage zwang ihn oft genug, trotz aller Schutzparagraphen, einen Job anzunehmen, egal wo, egal wann. Und heute? Zwar findet sich in Anlehnung an die Weimarer Verfassung im Grundgesetz der BRD, Artikel 140, der Satz, Zitat, der Sonntag und staatlich anerkannte Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung geschützt. Doch wie im 19. Jahrhundert können einzelne Gewerbe Ausnahmen beantragen. Auf Länderebene wird dann entschieden, ob eine Druckerei oder ein Dienstleistungsbetrieb auch am Wochenende eine Schicht fahren darf. Nach einer Hochrechnung des Instituts der Deutschen Wirtschaft arbeiten heute von gut 25 Millionen Erwerbstätigen fast 4 Millionen regelmäßig an Sonntagen. Pro Monat gerechnet schlüsselt sich die Zahl wie folgt auf. 1,2 Millionen sind alle 4 Wochen einmal am Ruhetag tätig. 1,5 Millionen alle 14 Tage. 260.000 dreimal pro Monat. Und 770.000 an jedem Sonntag. Positionswechsel? Eine Untersuchung des Sozialwissenschaftlers Jürgen Rindersbacher, verfasst im Auftrage der Industriegewerkschaft Metall, verweist in diesem Zusammenhang auf eine repräsentative Befragung aus dem Jahre 1983. Sie besagt, dass 10% der Erwerbstätigen am 7. Tag der Woche tätig sind und sich keinesfalls der seelischen Erhebung zuwenden können. Für diese Arbeitnehmer ist die zeitliche Enklave Wochenende dahin. Für sie ist der kulturelle Eigenwert des Sonntags blanke Utopie. Oder wie Rindersbacher in seiner Studie Titel Am Ende der Woche schreibt, Zitat, die Wochenendkultur mit den tradierten und neuen Kristallisationspunkten der Geselligkeit setzt immer die gleichzeitige Freizeit der anderen voraus. Erst dadurch wird Kultur möglich, jedenfalls eine Kultur der Kommunikation. Wenn die Gesellschaft jedoch in einen Zustand geraten sollte, in dem vereinzelte Arbeits- und Lebensrhythmen überwiegen, fällt diese strukturelle Unterstützung des sozialen Kontakts durch den gemeinsamen Lebensrhythmus fort. Es sei hier nur am Rande erwähnt, dass Studien und Recherchen zur Sonntagsarbeit in der Geschichte von Industrieländern eine große Tradition haben. Bereits der Sozialdemokrat August Bebel schrieb im letzten Jahrhundert einen erschreckenden Bericht über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Feiertagen. Titel: Die Sonntagsarbeit, Stuttgart 1888. Wer über den Sonntag spricht, über Sonntagsruhe und Sonntagsseligkeit, über volle Schwimmbäder im Sommer und trinkfreudige Männer im Sommer und Winter, muss feststellen, kein Sonntag gleicht dem anderen. Anders gesagt, jede Bürgerin, jeder Bürger der BRD bekommt es jährlich mit 52 Sonntagen zu tun. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 77 bzw. 71 Jahren davon 4.004 bzw. 3.692 erlebten Sonntagen ausgegangen werden. Doch diesen speziellen Wochentag verbringen wir mit 10 Jahren anders als mit 70 Jahren. Ein junger Mensch füllt den Sonntag spielend leicht aus mit Schularbeiten, Buchlektüre, man denke an Karl May, an Pinocchio, Mickey Maus, mit Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly spielen oder zaghaft mit dem ersten Freund, der ersten Freundin. Für einen gealterten Menschen ist all dies Erinnerung. Er muss sich unter Umständen alleingelassen in einem Altersheim mit dem ewig gleichen Blick aus dem Fenster zufrieden geben. Die Augen sind schwach geworden, die Glieder mögen nicht einmal mehr einen Sonntagsspaziergang einleiten, mit wem auch. Langsam rücken die Stunden vor, die Tage sind gezählt. Im aufgeweckten mittleren Lebensabschnitt wechselt gewiss das Erleben der Ruhetage von Mal zu Mal. Das unterschiedliche Erleben steht einerseits in Korrespondenz mit Witterung und Jahreszeiten. Im Hochsommer, bei 30 Grad Hitze, zeigt sich die Stadt in einem anderen Licht, als wenn der Sonntag von niedrigen Regenwolken durchzogen wird. Erst recht, wenn tiefer Winter herrscht, 15 cm Schnee auf den Landesstraßen liegen, variiert die sonntägliche Empfindsamkeit. Aber natürlich heben und senken erst recht noch andere Ereignisse die Stimmung. Wohl jeder weiß aus Erfahrung, soweit der schöne Ruhetag mit einem Nationalfeiertag zusammenfällt oder soweit der 1. Mai auf einen Sonntag fällt, ist ein ganz besonderer Sonntagsschwung spürbar. Ebenso bei Eröffnungsfeierlichkeiten, bei Hochzeiten oder schlicht bei Geburtstagen. Dann muss man vorher staubsaugen und staubwischen, man muss den Orangensaft und die Geflügelpastete kaltstellen, schließlich den Besucherpulk begrüßen. Ist eine Demonstration am späten Sonntagabend geplant, so sind Plakate zu entwerfen und gute Sprüche zu proben. Man muss sich nicht allzu schick ankleiden und rechtzeitig aus dem Haus gehen, um vor der Polizei am Ort zu sein. Für viele ist derart der Sonntag ein gewinnbringender Tag, mit dem gleichen Frohsinn erfüllt, wie dies Gläubige in der Kirche erfahren. Während in der Kirche das Streben nach einem geistig-religiösen Gewinn angestrebt wird, waltet an anderen Orten ein geselliger oder politischer. Auf alle Fälle ist jeder Sonntag ein klassischer Sondertag. Dieser Sondertag steht nun aber in vielfältiger Beziehung zu den anderen Wochenstunden. Eingebunden wird das Wochenende immer von Freitag und Montag. Der Sonntag ist ein Wendepunkt, ein Schluss und Neuanfang. In der Erinnerung ist ein Resümee zu ziehen, im Vorgriff eine Planung gezielt vorzunehmen. Wie der Sonntag hinüberstrahlt zum Montag, in den Worten eines Pastors heißt dies, ein Licht auf den profanen Alltag wirft, so ist die Sonntagsrealität Folge des Samstags. Der Samstag legt die Route fest. Das gilt nicht nur für die Organisation von Mahlzeiten, für die Schlepperei von Tüten und die Mengenkalkulation der Hausfrau, des Hausmannes. Wie viel essen und trinken die Familienmitglieder aller Wahrscheinlichkeit nach, gutes Wetter vorausgesetzt, am Wochenende? Nein, das bezieht sich auch auf sportliche Veranstaltungen und auf das Schlafquantum. Wenn Samstag Disco-Nacht war oder Kino oder Dinner oder Partyabend, sind die ersten goldenen Morgenstunden zwischen 5 und 7 Uhr klar definiert. Man schläft. Überhaupt nistet sich der Schlaf, das Dösen und Herumlungern, immer scharf an der Grenze zur Melancholie, bei vielen gern am Sonntag ein. Man holt alles Mögliche nach, stückweise, was man irgendwo, irgendwann unter der Woche verloren hat. Das trifft eben auch auf die Stimmungsschwankungen zu. Will man sie zulassen, darf man sonntags dösen. Es wäre fahrlässig, den Sonntag nur in seinen geruhsamen, vielleicht melancholischen Momenten einzufangen. Es ist zwar richtig, dass Bibliotheken und Lesesäle geschlossen sind, aber dafür warten andere Angebote und Veranstaltungen auf den Konsumenten. Es sind außergewöhnliche Ereignisse, solche, die extra eingerichtet wurden für den Sondertag und unter der profanen Woche nicht zu haben sind. So findet sich zum Beispiel am Kiosk oder im Abonnement die Sonntagszeitung. Die Sonntagszeitung ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Ihr Geburtsort liegt in England. Sie erfreut sich heute diesseits und jenseits des Kanals großer Beliebtheit. Millionen und Abermillionen beschäftigen sich derart mit dem gedruckten Wort. Ein bekanntes Boulevardblatt wird allein im Bundesgebiet in einer Auflage von 2,5 Millionen Stück gedruckt. Und das Fernsehen? Es erscheint ebenso in einem besonderen Glanz. Hier findet sich nicht nur Werner Höfer mit seinen Journalisten auf der Mattscheibe, sondern am siebten Wochentag ziehen auch besondere Jugendsendungen oder Abenteuerfilme mächtig in den Bann. Wehe, die Eltern erlauben dann nicht die freie Sicht auf die Dinge. Schon mancher lauter Sonntagskrach hat hier seinen Ausgang genommen. Dass das Sonntagsfernsehen mit seinen Programmangeboten ein beliebter Kommunikationspartner ist, liegt auch am Sport. Das Wochenende ist klassische Sportszeit. Das heißt nichts anderes als, am Wochenende sind viele Sportler an der Arbeit. Sie ruhen nicht, sondern laufen, schwimmen, rudern, fahren Rennrad oder rasen in Formel-1-Wagen auf Rennstrecken umher, eine Runde, zwei Runden, drei Runden, während Fußballspieler noch immer einem Ball nachjagen. Und die Fernsehkamera dokumentiert präzise und in Farbe solche Leistungen der menschlichen Arbeitskraft. Wie auch immer, wer den Sport nicht liebt, wer ein Fußballspiel der Bundesliga nicht aufsucht, macht vielleicht etwas anderes. Er geht am Meer spazieren oder, soweit Berge in der Nähe sind, besteigt Gipfel, um sich beim Anblick der natürlichen Landschaft etwas zu erholen. Beliebt und bekannt ist neben der großen Wochenendwanderung der kleine, bescheidene Sonntagsspaziergang. Er hat Tradition und ist gesund. Einer Sitte des Bürgertums folgend, zeigt man sich auf einem Sonntagsspaziergang in seinen neuen Sonntagskleidern. Man trifft andere, erzählt, wer mit wem und welche Dinge erledigt oder welche Dinge wieder liegen geblieben sind. Man bleibt ein wenig beieinander, besucht den nächsten Wirtskeller und genießt einen Schoppen Weißwein. Hier lebt der idyllische Sonntag auf, der Sonntag wahrer Empfindung. Ein Tagesablauf, der in Gold kaum aufzuwiegen ist. Dieser leichte, vielleicht beschwingende Ton findet allerdings am Sonntagabend eine Grenze. Dann gilt es gemeinhin, sich auf die anstehende Woche vorzubereiten, sich einzustellen auf die Anforderungen ab Montag früh. Ob begründete Katerstimmung oder nicht, ob leise Sorgen um den Verlauf der folgenden Woche oder nicht, es gibt Stimmen, die den Ausnahmecharakter des Wochenendes, die Chance zur Erbauung und Erholung nicht ewig gelten lassen mögen. Es sind mancherorts die Arbeitgeber, die an eine Ausweitung der Sonntagsarbeit denken und neue Vorstellungen anmelden. Argument? Man könnte eine wirklich gleitende Arbeitszeit bezogen auf die Gesamtwoche einführen, sodass der Arbeitnehmer entscheiden darf, wann er den Ruhetag, seinen Sonntag, haben will. Würde dies befürwortet und durchgesetzt werden, wäre es vorbei mit der 2000-jährigen, vorab christlichen Geschichte des Sonntags. Eine völlig neue Rhythmik im gesamtgesellschaftlichen Organismus wäre zu etablieren. Eine Umstrukturierung nicht nur im großen Bereich des Sports am Wochenende, sondern in der Produktions- und Reproduktionssphäre einer ganzen Volkswirtschaft. Versorgungsleistungen müssten umgepolt werden, die Freizeitindustrie hätte neue Parolen auszugeben, also die Fixierung aufs Wochenende aufzuheben. Nicht zuletzt müssten sich die Kirchenhäuser etwas einfallen lassen, vielleicht Sondergottesdienste am Dienstag oder Donnerstag, vielleicht einen Aufruf zur Versammlung in der späten Mittwochnacht. All das wäre zweifellos ein großes Wagnis, zweifellos eine Art schleichende Revolution während der Woche. Andererseits sind in Einzelbereichen bereits imposante Neuerungen geschaffen worden. Zu sprechen ist von der Automation in Schlüsselindustrien, von computergesteuerten Produktionsprogrammen in Autofabriken oder bei Großkonzernen der Chemie. Arbeitskräfte, solche Männer und Frauen, die wirklich anpacken, werden nicht mehr gebraucht. Hier ist fast nur noch hochqualifiziertes Wachpersonal nötig, ansonsten gilt: Maschinen funktionieren losgelöst von Tarifverträgen oder von himmlischen Gesetzen. Sie können 24 Stunden produzieren und produzieren und produzieren. Klartext: Orwells High-Tech-Zeitalter braucht viel, viel Strom, aber keinen Sonntag mehr. Ein anderer Wirtschaftszweig würde die weitere Ausgestaltung der Automation gewiss begrüßen, nämlich die Finanzindustrie. Schon existieren Pläne, Börsen 7 Tage und 24 Stunden am Tag offen zu halten. Rund um die Uhr wäre für Bewegung gesorgt. Man müsste nicht mehr Acht geben auf die Sonntagsruhe bzw. auf die einzelnen Ortszeiten, die noch die via Satellit verbundenen Finanzmärkte von Nordamerika, Europa und Südostasien voneinander trennen. Devisenhändler bereits heute in ihren Arbeitsrhythmen ausgerichtet auf den Sonnenstand über New York und Tokio, über Zürich und den Bahamas, sie könnten folgendermaßen daherkommen. Warum sollte das Geldzeichen, einmal auf die Reise geschickt, ausgerechnet am Wochenende stocken und sich dem Zugriff verschließen? Warum in aller Welt sollten ausgerechnet Festtage oder die unterschiedlichen Nationalfeiertage als Bremsklötze wirken beim Geldverdienen? Nein, das Geldzeichen, selbst nur eine bloße Zahl, braucht das beständige, ununterbrochene Ablaufen von Zeitströmen. Nur so kann es eine bestimmte Qualität annehmen, auf erweiterter Stufenleiter zirkulieren. Schnell und immer schneller muss es werden. Ruhen darf hier nichts. Ruhe würde nur mit Unkosten zu Buche schlagen. Ein letztes Augenmerk. Die gesellschaftlichen Ereignisse machen an keinem Tag eine Pause. So wie sich Devisenhändler räumlich und zeitlich ein frei bewegliches Geldzeichen wünschen, so passieren anderenorts die Dinge schon laufend, ohne Unterbruch. Da werden sonntags Banksafes ausgeraubt, England. Da werden sonntags unterirdische Atomexplosionen durchgeführt, Sowjetunion. Da kämpfen Bergarbeiter auch sonntags für mehr Sicherheit und für höhere Löhne, Südafrika. Da steigen amerikanische Kampfflugzeuge am christlichen Ruhetag auf, um Wache zu halten über dem Golf von Oman. Apropos Weltpolitik. In den Zentren der Macht werden natürlich ebenfalls sonntags Entscheide gefällt, die ein deutliches Licht auf die kommende Woche werfen. Während diese Art Politik im Bundesgebiet vielleicht noch hinter verschlossenen Türen stattfindet, auch in Feriendomizilen oder auf Parteitagen, herrschen in der amerikanischen Landeshauptstadt bereits andere Regeln. Es werden öffentlich und sehr bewusst von eingeladenen Politikern in Fernseh-Talkshows Aussagen gemacht, die bereits in den sonntäglichen Abendnachrichten für Zündstoff sorgen und somit den Arbeitsbeginn im Kongress Montag früh, 8 Uhr, tüchtig anheizen. Statt schweigsam, andächtig und bewegungslos zu verharren, sagt sich am Potomac mancher Homo Politicus: Der Sonntag kommt gerade richtig. Ihn brauchen wir nun, gerade ihn. Da platzt eine Nachricht umso wirkungsvoller hinein. In der Tat, die Erde steht auch am Sonntag nicht still. Hatte dies denn jemand behauptet?